Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorbeer. Kapitel 96. Asmaels Rede über das Wort Gottes. Als der Adam solches ausgeredet hatte und nichts mehr hatte und auch nichts mehr fand, was er reden möchte oder könnte, da dankten ihm die Kinder für diese letzte Mitteilung, denn bis auf Henoch dachten alle, Adam werde nun nichts mehr reden. Nachdem aber machte Henoch alsbald die Kinder aufmerksam auf die Rede Asmaels und alle richteten alle ihre Sinne auf den Mund Asmaels und der Seth sagte, O Herr, verleihe mir jetzt 100 Herzen und 700 Ohren, auf dass nichts verloren gehe, was nun dei Strich, ja, so, Strich, dem Munde Asmaels aus dir ganz wie aus deinem Munde entströmen wird. O Herr und Gott und Vater, voll der höchsten Liebe und aller Erbarmung, blicke mich während dei Strich, ja, so, Strich, der Rede Asmaels nur manchmal an, auf das deines Auges ernst milder Blick erleuchte, das Irrsal meines unreinen Herzens. Amen. Bei dieser Anrufung Seths öffnete Adam doch wieder seinen Mund und sagte, lieber Seth, wie ich merke und aus deinem etwas verlegenen Ausrufe gar wohl ersehe, ist dir an der folgenden Rede Asmaels viel mehr gelegen als an allen Reden Henochs, die doch auch aus Gott waren, und an allen meinen Worten, durch die du doch zuerst das Wesen Gottes erkanntest, wie es ist als Schöpfer aller Dinge und auch als Vater vor Liebe denen meiner Nachkommen, die ihn über alles lieben. Denn noch nie habe ich, wie jetzt, dich um 100 Herzen und 700 Ohren zur Aufnahme unserer Worte den Herrn anrufen hören. Doch ich will dich nicht mehr fragen, worin der Grund liegt, daher möge der Asmael beginnen und machen, dass wir bald zu denen in Mitternacht gelangen. Amen. Und alsbald richtete sich Asmael auf und begann seine durch große Geduld und Langmut geprüfte Rede an alle zu richten, sagend nämlich, höret alle und versteht es wohl, ihr Kinder im Abende und ihr Väter und du, Adam, nicht minder. Wenn das Weizenkorn in die Erde gelegt wird, da verfault es, und aus seiner Verwesung wird ein neues Gewächs und bringt hundertfach das verfaulte Korn wieder. Also ist es auch mit jeglichem Worte aus dem Munde Gottes. Das Herz ist das Erdreich, die Liebe ist der Dünger, und die Liebe Gottes ist der fruchtbare Regen, das darauf folgende Licht der Gnade ist der warme Sonnenschein. Alle diese vier Dinge bewirken zuerst, dass das Korn verfault. Dieser Zustand ist gleich der Nacht oder dem fruchtlosen Winter. In dem Zustande weiß der Mensch nichts und versteht nichts und sieht nichts, und das Gefühl der Vernichtung ist sein Begleiter. Wenn aber dann das Frühjahr oder der Morgen kommt, alsdann fangen aus der Verwesung Wurzeln ins Erdreich zu schlagen an. Und wo sie in der Liebe in einem Bündel zusammenlaufen, da erhebt sich ein neuer Stamm voll Leben und baut sich kühn eine neue Wohnung zu künftiger Reife für ein hundertfaches Leben. Sehet an den Halm, an dem die Frucht und lebensschwere Ähre sich jubelnd wiegt, aus wie viel tausend und tausend Röhrchen er besteht, durch die Ähre lauter Nahrung aus dem Schoße der Erde saugt. Sehet an die langen hängenden Blätter am Halme, wie schön und überaus zweckmäßig sie gebildet versehen sind mit zahllosen, kleinspitzigen Ausläufern, um durch dieselben aufzunehmen die Kost des Himmels, auf das dadurch die aus der Erde selbst lebendig werden möchte. Seht an die bräunlichen Ringe am Halme, die da gemacht sind, dass, je nachdem das Leben der neuen Frucht sich mehr und mehr erhoben und sich frei gemacht hat aus dem Schlamme des Todes der Erde, sich fürs Erste das reine Leben verwahre, vor unreinem Nachstellung aus der Schlammtiefe und fürs Zweite es sich die Erde entnommene Nahrung verfeinere und veredele und vollkommen vermische zum Leben mit der allein belebenden Kost aus den Himmeln. Sehet an die vielen langen, spitzen übersäten sogenannten Gräten, wie sie sich alle sorgsam den Lichte zuwenden, um die reine Gnadenkost von Gottes Sonne lüstern in sich zu saugen, auf dass die in neuen Hülschen eingeschlossene Frucht des Lebens von keiner anderen Kost mehr genährt werden möchte, denn allein von der Gnade aus der Sonne. Sehet an die bald darauf folgende, fleißig sich schwingelnde Blüte, die da reichlich versehen ist mit der aus den höchsten Himmeln gereichten Manna-Kost, die da wie ein feiner Tau anzusehen ist und der Frucht das eigentlichste, sich fortpflanzende ewige Leben gibt. Sehet, wie alsdann, wenn solches alles vor sich gegangen ist, alles der Erde entnommene des Halmes zu welken anfängt und gewisser Art stirbt. Aber je mehr das Irdische abstirbt, desto mehr festet sich und freiet sich das Leben in der ebenfalls sterbenden Ähre und in deren sterbenden Hülschen. So aber dann die Frucht reif geworden ist, da gehet ihr hin oder schicket eure Kinder aus, auf dass sie sammeln und bringen sollen in eure Wohnungen und Vorratskammern die lebendige Frucht. Sehet, also auch tut es der Herr. Auch ihr seid das Getreide, euer Leib ist der Halm. Eure Seele ist die gereinigte Kost aus der Erde. Euer Geist ist die Kost des Himmels. Und mein lebendiges Wort ist das Manna des allerhöchsten Himmels, das euch erst das wahre, ewige Leben bringt, so ihr es annehmet, wie die Ähre und die Blüte derselben am welkenden Stamme der Welt. Doch, wie gesagt, es wird das Wort aber in euch zweimal gesät, und zwar zuerst lebendig ins Erdreich eures Herzens, zur prüfenden und euch läuternden Verwesung. Dieses Wort findet schon ein jeder zum Teil in sich und zum Teil aber mündlich durch erweckte Lehrer und Sprecher. Wenn dieser Same aber verwest ist, und die Verwesung neue Wurzeln getrieben hat zur Nahrung eines neuen Lebens, dann kommt das andere, lebendige Wort, wie jetzt von oben über die Ähre eures neuen Lebens und macht dasselbe vollends reif und frei zum ewigen Leben. Daher, ihr werdet gleich dem Weizen, so werdet ihr gar bald erkennen, dass der allein das Leben hat und gibt, der unter euch wandelt. Höret zum Leben. Amen. Ende dieses Kapitels.